was der da schreibt. Über uns hat man auch gesprochen und geschrieben. Haben Sie es vergessen? Und ich bin überzeugt, dass sie gut ist und dass alles andere Unsinn ist. Gebe Gott, dass es so mit ihr sei. Pjotr Petrowitsch ist ein übler Verleumder, versetzte Dunitschka plötzlich scharf abschließend. Pulcheria Alexandrowna fuhr zusammen, sagte aber nichts. Das Gespräch war damit abgebrochen. »Also höre mal, was ich von dir will«, sagte Raskolnikow und führte Rasumichin zum Fenster hin. »Dann werde ich Katharina Iwanowna ausrichten, dass sie kommen«, beeilte sich Sonjetschka, um sich zu verabschieden und wegzugehen. »Sofort, Sofia Semjonowna, wir haben keine Geheimnisse, Sie stören nicht. Ich möchte Ihnen noch ein paar Worte sagen.« »Höre mal«, wandte er sich wieder an Rasumichin, »du kennst doch diesen, wie heißt er doch gleich, Porfiri Petrowitsch.« »Und ob? Er ist doch verwandt mit mir. Wieso, weshalb?« fragte jener, wie in plötzlichem Aufhorchen sichtlich gespannt. »Er führt doch jetzt diese Sache, nun da, diese Mordgeschichte, du weißt schon, worüber hier gestern noch von euch gesprochen wurde.« »Ja? Und?« Rasumichin sperrte die Augen auf. »Dass er die Pfandgeber befrage. Auch ich habe dort einiges versetzt, Kleinigkeiten. Einen Ring von der Schwester, den sie mir zum Andenken schenkte, als ich abreiste. Und die silberne Uhr meines Vaters, alles in allem nur 5 oder 6 Rubel. Mir aber sind sie teuer als Andenken. Was soll ich jetzt tun? Ich will nicht, dass die Sachen verloren gehen, besonders die Uhr. Ich zitterte schon vorhin davor, dass die Mutter danach fragen würde, als wir über Dunitschkas Uhr sprachen. Diese Uhr ist das Einzige, was vom Vater verblieb. Sie wird krank werden, wenn die Uhr verloren geht. Frauen sind nun mal so. Also, was soll ich tun? Sag es mir. Ich weiß, dass ich es im Polizeibüro anmelden muss. Ist es aber nicht besser, sich an Porfiri selbst zu wenden? Wie? Was meinst du? Man müsste es schnell erledigen. Du wirst sehen, dass die Mutter mich noch vor dem Essen danach fragt. Keinesfalls im Polizeibüro. Unbedingt sich an Porfiri wenden, rief Rasumichin in ungewöhnlicher Aufregung. Bin ich froh. Ja, was ist denn da viel nachzudenken? Gehen wir sofort hin. Es sind bloß 2 Schritte. Wir treffen ihn bestimmt an. Meinetwegen, gehen wir jetzt gleich. Und er wird sehr, sehr, sehr erfreut sein, dich kennenzulernen. Ich habe ihm viel von dir erzählt bei den verschiedensten Gelegenheiten. Auch gestern wieder. Gehen wir. Also, du hast die Alte gekannt? So, so. Ausgezeichnet trifft sich das. Ach ja, Sofia Iwanowna. Sofia Semjonowna, korrigierte ihn Raskolnikow. Sofia Semjonowna, das ist mein Freund Rasumichin, und er ist ein guter Mensch.